Warum hat der Froschkönig solch ein prächtiges Grundstück? Ja? Weil er die olle Seekuh geheiratet hat. Und die ist die Tochter vom Wassermann. Und der Wassermann aber ist der Schwager vom eisernen Holzfäller. Und der eiserne Holzfäller ist befreundet mit dem großen grünen Steinbeißer. So, nun weißt du alles. Leider nicht.